Und als eine Gemeinschaft von ihnen sagte: Warum ermahnt ihr Leute, die Allah vernichten oder mit strenger Strafe strafen wird? Sagten sie: Als eine Entschuldigung bei eurem Herrn und auf dass sie gottesfürchtig werden mögen.